kingdom of God goes forward. Das Königreich Gottes schreitet voran. Let's turn to 1 Samuel chapter 17. Blättert mit mir zum 1. Samuel 13. Actually, chapter 18. Vers 18. No, I'm sorry, chapter 18. Kapitel 18. Yeah, and let's pray. Beten wir. Lord, we thank you for this night. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Thank you for what you're doing in our midst. Danke für alles, was du unter uns tust. And we pray that you bless these words. Und wir beten, dass du diese Worte segnen mögest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last week we spoke about David. Letzte Woche sprachen wir über David. Who was in the fiery trial. Der im feurigen Test war. In 1 Peter 1, how the trial of my faith. Im 1. Petrus 1, weil der das die Prüfung meines Glaubens. Is actually the trial of my confession. Eigentlich die Prüfung meines Bekenntnisses ist. And the trial of my confession is actually the trial of what I have stored in my heart. Und die Prüfung meines Bekenntnisses ist eigentlich die Prüfung dessen, was ich in meinem Herzen aufbewahrt habe. Because Matthew 12:34. Weil Matthäus 12:34 says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Da steht, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. So when the fiery trial comes in, wenn die feurige Prüfung kommt, and the pressure's on, und der Druck stärker wird, your mouth will speak what's in your heart. Wird dein Mund das aussprechen, was in deinem Herzen ist. So the fiery trial is also the trial of my confession. So ist die Prüfung mit Feuer auch die Prüfung meines Bekenntnisses. And David slew Goliath with his confession long before he hit him with the stone. Und David erschlug Goliath mit seinem Bekenntnis lang bevor ihn sein Stein traf. So what is my confession? Was ist also mein Bekenntnis? We should have stones ready. Wir sollten Steine halt bereithalten. Promises from God for the trial. Verheißungen Gottes für die Prüfung. Hebrews 13. Hebräer 13. 5, he will never leave me nor forsake me. Vers 5, er wird mich nie versäumen noch verlassen. Maybe Psalm 23:4. Vielleicht Psalm 23:4. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ob ich schon wanderte durch das Tal der Finsternis. I will fear no evil. So fürchte ich doch kein Unglück. Thy rod and thy staff, they comfort me. Denn dein Stecken und dein Stab trösten mich. Or the Psalm 27:1. Oder Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Whom shall I fear? Vor wem sollte mir grauen? The Lord is the defense of my life. Der Herr verteidigt mein Leben. Whom shall I dread? Wen sollte ich fürchten? When evildoers came to devour my flesh, wo die Übeltäter mein Fleisch verzehren wollten, they stumbled and fell. Da stolperten und fielen sie. And I have promises in my pouch, und ich habe in meiner Tasche Verheißungen, to speak to the crisis, die ich in die Krise hineinsprechen kann. And I'm filling my pouch from the brook, und ich fülle meine Tasche aus dem Bach, which is the word of God. Welcher das Wort Gottes ist. The living word. Das lebendige Wort. And in Psalm 12:6 this word is proven. Und in Psalm 12 Vers 6 dieses Wort hat sich bewährt. So I take promises out of the brook. So nehme ich Verheißungen aus dem Bach. And place them in my heart. Und platziere sie in mein Herz. In Psalm 119:11. Im Psalm 119:11. Thy word have I hid in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen bewahrt. That I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. And we can conclude, if the word is not hid in the heart, I will sin against God. Und wir können schlussfolgern, wenn das Wort nicht im Wort gespeichert ist, im Herz gespeichert ist, dann werden wir gegen Gott sündigen. Because when the situation presses on me, denn wenn der Druck der Situation stärker wird, werde ich aus dem Überfluss des Schatzes meines Herzens sprechen. And what is hidden in my heart? Und was habe ich in meinem Herzen versteckt? It's got to be more than Bible verses in the mind. Es muss mehr sein als Bibelverse im Verstand, it im has Gedächtnis. To be Bible verses in the heart. Es müssen Bibelverse im Herzen sein. God's truth in the heart. Gottes Wahrheit im Herzen. God's truth exercised in circumstances. Gottes Wahrheit in Umständen schon ausgeübt. Small ones, kleine. And then bigger ones, und dann größere. And ever increasing, und immer fortwachsend. In 2. Korinther 13:5. In 2. Korinther 13:5. In the Amplified Version. In der erweiterten Version im Englischen. An ever increasing experience. eine sich immer erweiternde Erfahrung. But now we look at 1 Samuel 18. Aber jetzt schauen wir uns 1. Samuel 18 an. David's friendship with Jonathan. Davids Freundschaft zu Jonathan. The essence of a godly friendship. Das Wesen einer gottesfürchtigen Freundschaft. Now it came about in verse 1 when he had finished speaking to Saul. Vers 1 und es geschah, als er aufgehört hatte mit Saul zu reden, that the soul of Jonathan was knit to the soul of David. Verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. And Jonathan loved him as himself. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. But notice it says, aber stellen wir fest, after he had finished speaking. Es steht dort, nachdem er geredet hatte. Right? Jonathan listens to David speak. Jonathan hört zu, was David sagt. And he hears something that's calling to the depths of his heart. Und er hört etwas, was tief zu seinem Herzen spricht. Psalm 42:7, it says, the deep calls to the deep. Psalm 42:7, aus die Tiefe ruft zur Tiefe. And I believe that it was the power of David's confession. Und ich glaube, dass es die Kraft des Bekenntnisses des Davids war. That knit Jonathan's heart to David's heart. Die Jonathans Herzen mit dem Herzen Davids verband. As David spoke to Saul, während David mit Saul sprach, I'm sure that everything that is he said is not recorded. Ich glaube, dass nicht hier alles steht, was er gesagt hat. But as he, after he finished, his heart was knit. Aber nachdem er ausgeredet hatte, wurde Jonathans Herz verbunden. There's a treasure inside that knits us together. Es gibt einen Schatz in uns, der uns miteinander verbindet. And we discover friendships along the way. Und wir entdecken auf dem Weg unterwegs Freundschaften. When I gave my heart to the Lord, wo ich dem Herrn mein Herz gegeben habe, I lost a lot of friends. Habe ich sehr viele Freunde verloren. They didn't want to follow the Lord. Sie wollten dem Herrn nicht folgen. Some of them did. Manche nicht, manche haben es dann doch getan. But I lost a lot of friends. Aber viele Freunde habe ich verloren. And I decided that I would find friends who have the same treasure in their heart. Und ich habe beschlossen, dass ich Freunde finden werde, die den gleichen Schatz im Herzen haben werden. In the beginning it was not so easy. Am Anfang war das nicht sehr einfach. I didn't really know where to look. Ich wusste gar nicht, wo ich suchen sollte. So I would look here and look there and I didn't seem to find anybody. So habe ich hier und dort geschaut und habe niemanden gefunden. Until I got a phone call one day from Bill Hetrick. Bis ich eines Tages von Bill Hetrick einen Anruf bekam. He invited me to a Bible study. Und er mich zu einer Bibelrunde einlud. I didn't really want to go because I had my own concept of what a Bible study was. Ich wollte nicht wirklich gehen, weil ich meine eigenen Vorstellungen von so einer Bibelrunde hatte. I thought, ah, I don't want to study the Bible. I just want to be with some people. Ich dachte, Bibel studieren will ich nicht. Ich will nur mit Leuten zusammen sein. But it was packed with people. Und es war bummvoll. And when I met all these young people, und wo ich alle diese jungen Menschen getroffen habe, I realized they had the same treasure in their heart that I had had. Habe ich erkannt, dass die den gleichen Schatz im Herzen hatten wie ich. But it was revealed by what they were speaking. Und das kam zum Vorschein durch das, was sie sprachen. It was revealed by the conversations they were having. Es kam in den Unterhaltungen zutage, die sie hatten. By the words they were speaking to me. Und in den Worten, die sie zu mir sprachen. And there was an immediate knitting of the heart. Und unsere Herzen wurden sofort verbunden. And one of the girls that was there that night, und eines der Mädchen, die dort waren an jenem Abend, is here tonight. Ist hier heute Abend. Yeah. Because I married her. Weil ich sie geheiratet habe. And I remember when we were engaged, Mary and I. Und ich erinnere mich, als die Mary und ich verlobt waren. I was 22. War ich 22. And she was 20. Und sie war 20. And I remember we went through kind of like a little testing. Und ich erinnere mich, wir sind durch eine Prüfungsphase gegangen. And she canceled the wedding. Sie hat die Hochzeit abgesagt. She called it off. Sie hat sie abgesagt. And I asked her why. Ich fragte sie, warum. And she didn't know why. Sie wusste nicht, warum. She just said, I can't. Sie sagte nur, ich kann nicht. And so this went on for 3 weeks. Das ging 3 Wochen so. My heart was totally broken. Mein Herz war total zerbrochen. I wept a number of times. Ich habe ganz oft geweint. And I thought, okay. Und ich dachte, okay. This is the way it is, and there's nothing I can do. So ist es eben. Ich kann ja nichts dran ändern. I had the best in my hands, and it went right through. Ich hatte das Beste, hielt ich in meinen Händen, und das ist mir zwischen den Fingern zerronnen. God is working in my life. Gott arbeitet in meinem Leben. So I just wanted to call her. Also ich wollte sie dann nur anrufen. To say goodbye. um mich zu verabschieden. And I picked up the phone. I said, "Hi, Mary. This is Rob." Ich nahm den Hörer und ich sagte, "Hallo, Mary. Hier ist Robert." And I said, "I know. This is the last time I'm going to call." Ich sagte, ich weiß, das ist jetzt das letzte Mal, dass But ich anrufe. Before I hang up the phone, aber bevor ich wieder auflege, I do promise you, this is the last time. Und ich verspreche dir, das wird das letzte Mal sein. I will not call you after this. Ich werde dich jetzt nicht mehr anrufen. I just want to tell you something. Ich will dir nur was sagen. That before we met, bevor wir uns getroffen I haben, was walking with the Lord. Bin ich mit dem Herrn gegangen. And when we met, als wir uns, während wir uns kannten, I was walking with the Lord. Bin ich mit dem Herrn gegangen. And when I hang up this phone, und wenn ich diesen Hörer auflegen werde, I want you to know, will ich, dass du weißt, that I'll be walking with the Lord. Dass ich mit dem Herrn gehen werde. So goodbye. Also, Baba. And I hung up. Und ich habe aufgelegt. And I was free. Und ich war frei. I thought, okay, ich dachte, let's gut, go on with the plan. Gehen wir weiter im Plan. This chapter's closed. Dieses Kapitel hat sich geschlossen. A new chapter opens. Ein neues Kapitel wird anfangen. But the chapter was not over. Aber das Kapitel war nicht vorbei. Because 3 minutes later she called back. Weil sie 3 Minuten später anrief, zurückrief. And I said, "Hello?" Ich sagte, "Hallo?" She said, "Hi." Sie sagte, "Hallo." I said, "Yes." Ich sagte, "What ja. Do you want? Was willst du?" And then we, you know, I don't want to tell the rest of the story. Und den Rest der Geschichte möchte ich nicht erzählen. And we wound up getting married anyway. Also schlussendlich haben wir geheiratet. Anyway, what was that though? Was war das aber? I mean, to me it was like the deep calling to the deep. Für mich war es, dass die Tiefe zur Tiefe rief. And the pressure of the situation. Und der Druck der Situation brought the treasure to the top. Hat den Schatz zum Vorschein gebracht. And afterwards I asked her, und nachher fragte ich sie, "Why did you change your mind?" Warum hast du dich anders entschieden? And she said, "I just had to hear that from you." Sie sagte, ich musste das einfach hören von dir. I don't know what happened, but when you said those words, ich weiß nicht, was passierte, aber wie du diese Worte sprachst, I just knew I had to marry. Wusste ich, dass ich dich heiraten muss. Something like that. Irgend sowas. And I thought, und ich dachte, this is exactly what happened here. Genau das ist hier auch passiert. Well, kind of, you know, also so ungefähr. Where here's Jonathan listening to the words of David. Hier hört der Jonathan den Worten des Davids zu. And as David is speaking to the situation. Und während David in die Situation hineinspricht. And maybe rehearsing what he had spoken. Und vielleicht wiederholt, was er gesprochen hatte. Jonathan hears these words. Hört Jonathan diese Worte. And his heart is so knit with David's heart. Und sein Herz verbindet sich mit dem Herzen Davids. I remember the very first time I heard Pastor Roger speak. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich Pastor Roger sprechen hörte. I think it was 18 years ago. Ich glaube, das war vor 18 Jahren. 16 maybe. Oder 16. We were in Krihubergasse. Wir waren in der Krihubergasse. And I had never heard him speak. Ich hatte ihn noch nie sprechen gehört. I had kind of known him. Ich habe ihn so gekannt. I knew he went to Finland and to Poland. Ich wusste, dass er in Finnland und Polen and war. And then he was bringing some Poles down to visit our church. Und er brachte ein paar Polen mit sich, um unsere Gemeinde zu besuchen. And he was speaking that night. Und er predigte an jenem Abend. And then he began to speak. Und dann begann er zu sprechen. And my heart was so touched. Und mein Herz war so berührt. And my heart was so knit with his. Und mein Herz verband sich mit seinem. As he was speaking. Während er sprach. He was stirring up the treasure that was in my own heart. Er hat den Schatz hervorgebracht, der in meinem Herzen war. I had spent a lot of time hiding the word. Ich habe viel Zeit damit zugebracht, das Wort zu verbergen. Choosing stones. Steine auszuwählen. For my pouch. Für meine Tasche. I remember when I was, I think, 22. Ich erinnere mich, 21 years old. Mit 22. I went through every chapter of Matthew. Ging ich durch jedes Kapitel von Matthäus. And I prayed that God would give me one verse. Und ich betete, dass Gott mir einen Vers jeweils gibt. For my pouch, from each chapter. Für meine Tasche, aus jedem Kapitel. And I went to the book of Mark. Ich kam zum Markus-Evangelium. I did the same thing. Da tat ich das Gleiche. And it was so much fun. I went to the book of Luke. Did das the same thing. So viel Spaß gemacht. Dann habe ich es mit dem Lukas-Evangelium auch gemacht. Let's just finish the Gospels. I'll go to John. Do the same thing. Da habe ich mir gedacht, na machen wir es weiter so. Gehen wir zu Johannes. And my pouch is growing and growing. Und meine Tasche wuchs und wuchs. Then I went to the book of Acts. Dann ging ich zur Apostelgeschichte. And I went to Genesis. Und zum ersten Mose. Then I took one verse out of all the Psalms. Dann nahm ich einen Vers aus allen Psalmen. Then I went to Proverbs. Dann ging ich zu den Sprüchen. Took a verse out of each chapter of Proverbs. Nahm einen Vers aus jedem Kapitel der Sprüche. Filling the pouch. Einfach um die Tasche aufzufüllen. Not with academic verses. Nicht mit akademischen Versen. But verses that I had prayed for. Aber mit Versen, für die ich gebetet hatte. Lord, give me verses. Herr, gib mir Verse. Truths from your word. Wahrheiten aus deinem Wort. Like Psalm 119:18. Wie Psalm 119:18. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might behold something wonderful in your word. Damit ich etwas Wunderbares in deinem Wort entdecken kann. And this is the basis of finding stones. Und das ist die Grundlage dafür, Steine zu finden. Of course the word is wonderful, all of it is. Natürlich ist das ganze Wort wunderbar. But something for me. Aber etwas für mich. That the Lord would give me. Was der Herr mir geben möchte. To tuck away in my pouch. Was ich in meine Tasche stecken kann. In my heart. In meinem Herzen. So that when the situation arises. Damit wenn die Situation kommt. I have a pouch full of stones. Ich eine Tasche voller Steine habe. That God has given me. Die Gott mir gegeben hat. Promises. Verheißungen. And precepts, und truths from the word, Lehren, Prinzipien, Wahrheiten vom Wort, all kinds of wonderful things, alle möglichen wunderbaren like Dinge, Psalm 119:165, wie Psalm 119:165, great peace have they that love thy word, großen Frieden haben die, die dein Wort lieben, nothing shall offend them, nichts soll sie stören. Wow. Psalm 119:25. Psalm 119:25. My soul cleaves to the dust. Meine Seele klebt am Staub. Quicken me according to your word. Erfrische mich gemäß deinem Wort. Verse 32. Vers 32. I will run the way of thy commandments. Ich werde auf dem Weg deiner Gebote laufen. When you enlarge my heart. Wenn du mein Herz erweiterst. Psalm 119:67. Psalm 119:76. Before I was afflicted, bevor du mich geschlagen hast, I went astray. Ging ich auf den falschen Weg. But now I keep thy law. Aber jetzt halte ich dein Gebot. Hiding these truths in my heart. Diese Wahrheiten verstecke ich in meinem Herz. And then when you hear someone, und dann wenn du jemanden reden hörst, with the same kind of confession, mit dem gleichen Bekenntnis, a number of things happen. Passieren ganz verschiedene Dinge. First, I discover a new friend. Erstens entdecke ich einen neuen Freund. My heart begins to rejoice. Mein Herz beginnt sich zu freuen. Because we're of the same heart. Weil wir das gleiche Herz haben. I'm also quickened by this person. Ich bin auch erfrischt durch diese Person. Wow. That's a wonderful stone. Das ist ein toller Stein. I've never thrown that stone. Den habe ich noch nie geworfen. Wow. I gotta put that stone in my pouch. Den muss ich in meine Tasche stecken. Appreciation. Wertschätzung. And development. Und Entwicklung. And if I want to discern. Und wenn ich. I gotta figure out what I want to say. let's say this. If I the quality of my friendships. Und die Qualität meiner Freundschaften. Will never rise above my confession. Wird nie größer sein als mein Bekenntnis. Right? If my confession is godly, wenn mein Bekenntnis gottesfürchtig and ist powerful, und kräftig, then I can discern someone else's confession. Dann kann ich das Bekenntnis eines anderen Menschen richtig erkennen. Right? Oder? I hear someone, ich höre, wie jemand spricht, and my heart rejoices. Und mein Herz freut sich. I identify with this. Ich kann mich damit identifizieren. God has shown me the same kinds of things. Gott hat mir die gleichen Dinge gezeigt. And that I didn't even know. Und das, darauf bin ich noch nie gekommen. I love this kind of a confession. Ich mag diese Art von Bekenntnis. And Jonathan's soul was knit to the soul of David. Und die Seele Jonathans verband sich mit der Seele Davids. Because Jonathan was the same way. Weil Jonathan genauso war. In chapter 14, if we remember, wenn wir uns an Kapitel 14 erinnern, what did Jonathan say? Was hat Jonathan dort gesagt? In verse 6. In Vers 6. Then Jonathan said to the young man who was carrying his armor, und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, come and let us cross over to the garrison of these uncircumcised. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Oh, when David cried out and he said, This uncircumcised has taunted the armies of the living God. Wo David ausrief, dieser Unbeschnittene hat die Armeen des Herrn verhöhnt. Jonathan must have went, wow, that's the same thing I said. Musste Jonathan gesagt haben, wow, das gleiche habe ich auch gesagt. Two people who have the same confession. Zwei Menschen, die das gleiche Bekenntnis and haben. And Jonathan says, perhaps the Lord will work for us. Und dann sagt Jonathan, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. For the Lord is not restrained to save by many or by few. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. And David would face the army of the Philistines alone. Und David ist später der Armee der Philister allein gegenübergestanden. He would go against Goliath with the same spirit that Jonathan had. Und er ist gegen den Goliath genauso vorgegangen mit dem gleichen Geist, den der Jonathan hatte. So let's just close with 2 Corinthians chapter 4. Schließen wir ab mit 2. Korinther Kapitel 4. It says that we have a treasure in verse 7, but we have this treasure in earthen vessels. Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. This is the gospel. Das ist das Evangelium. This is the word of God. Das ist das Wort Gottes. So that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. So we hide, it says in my Bible, we treasure the word in our hearts. So heißt es in meiner Bibel, wir schätzen das Wort in unseren Herzen. Psalm 119:11. Now watch how we'll close in 5 minutes. Wir werden in 5 Minuten abschließen. He has a treasure inside. Er hat einen Schatz in sich. He says then in verse 8, we are afflicted in every way. Er sagt in Vers 8, in allem sind wir bedrängt. But not crushed. Aber nicht erdrückt. Perplexed, but not despairing. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Persecuted, but not forsaken. Verfolgt, aber nicht verlassen. Struck down, but not destroyed. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Always carrying about in the body the dying of Jesus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. So that the life of Jesus also may be manifested in our body. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. For we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen. God brings us into a circumstance. Gott bringt uns in eine Situation. So that the treasure inside can be released. Damit der Schatz, den wir innen haben, nach außen hervortritt. Or the treasure we don't have can be exposed. Oder der Schatz, der uns fehlt, offenbar wird. So that we will begin to store a treasure. Damit wir anfangen, einen Schatz zu sammeln. Verse 12. Vers 12. So death works in us. Folglich wirkt der Tod in but uns. But life in you. Das Leben aber in euch. Now here it is. Jetzt kommt's. But having the same spirit of faith. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, the same spirit that David had, denselben Geist, den David hatte, the same spirit that Jonathan had, denselben Geist, den Jonathan that hatte, Moses had, den Mose hatte, that Abraham had, den Abraham hatte, having the same spirit of faith, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, according to what is written, nach dem, was geschrieben steht, I believed, ich habe geglaubt, therefore I spoke. Darum habe ich geredet. Wow, that's wow. It. Das ist es. We also believe. So glauben auch wir. Therefore we also speak. Darum reden wir auch. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. The trial of my faith is the trial of my confession. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Die Prüfung meines Glaubens ist die. The trial of my faith. Die Prüfung meines Glaubens is the trial of my confession. Ist die Prüfung meines Bekenntnisses. And one wonderful. Wonderful, what's the word? Benefit. Und ein wunderbarer Vorteil is that I will find my truest friends in the trial. Ist, dass ich in der Prüfung, im Test, meine wunderbarsten Freunde finden werde. Because when the treasure is released, denn wenn der Schatz freigesetzt wird, friends are discovered. Dann entdecke ich Freunde. And let's just close with the last. Oh, schließen wir ab. I think we can just close with that. Mit dem. Okay, so let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for this time. Danke für diese Zeit. And as it says here in verse 17, und wie hier in Vers 17 steht, for the momentary light affliction, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis is producing for us bewirkt uns an eternal weight of glory far beyond all comparison. Ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. And Lord, we thank you tonight. Und Herr, wir danken dir heute that Abend. That eternal glory, dass diese ewige Herrlichkeit, that is being produced, die bewirkt wird, is coming through our confession. Durch unser Bekenntnis kommt. As Proverbs 18:21 states. Wie Sprüche 18:21 sagt. Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Thank you for the godly friendships that we have. Danke für die gottesfürchtigen Freundschaften, thank die wir haben. Thank you when the depths of our heart is knit with someone else. Danke, wenn die Tiefe unseres Herzens sich mit jemand anderem verbindet. Because of the beautiful words we hear coming out of their mouth. Wegen der wunderbaren Worte, die wir aus dem Mund hören. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute Abend. Bless these thoughts to our hearts. Lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. Your word. Dein Wort. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.